Lektion 8 Übung E A 1 Ich stelle das ins Büro. 2 Der Schlüssel steckt in der Tür. 3 Wo steht das? 4 Ich stecke das in die Tasche. 5 Stell das ins Büro. 6 Wo stehen die Leute? 7 Stecken Sie das in die Tasche. 8 Ich stehe am Bahnhof. 9 Sie stellt das ins Büro. 10 Am Bahnhof hat er gestanden.